Nach etwa 7 Jahren ist jedes Gerät, das ein menschenwürdiges Leben in diesem Land ausmacht, einmal kaputt gegangen. Die Waschmaschine zuerst. Sie haben sich eine neue kaufen müssen, jetzt haben sie Schulden. Vielleicht hat ihnen jemand mit ein wenig Geld ausgeholfen, wenn sie noch Freunde haben. Dann die Spülmaschine. Auch so eine Sache. Man kann ohne leben, es kostet nur Zeit. Früher, als das Arbeitslosengeld II noch Sozialhilfe hieß, erstattete der Staat die Kosten für warme Kleidung im Winter und für andere große notwendige Anschaffungen. Das wurde 2004 mit den Gesetzen für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt abgeschafft. Die Kinder, die sie vielleicht haben, bekommen immer häufiger Kopfschmerzen. Kann am Wetter liegen, sagt der Arzt, oder psychisch bedingt sein. Kinder mit niedrigem sozioökonomischem Status leiden in Europa doppelt so häufig an psychischen Störungen wie andere Kinder. Wenn sie nachmittags aus der Schule kommen, geben sie ihnen etwas zu essen und dann ist den Kindern langweilig. Aber sie können ihnen keine Fußballschuhe kaufen und keine Ballettkleidchen, also schalten sie den Fernseher ein, damit sie endlich Ruhe geben, denn sie müssen verdammt nochmal das Geschirr spülen. Heute sind sie noch nicht dazu gekommen. Ihr Wasserkocher ist kaputt gegangen und sie haben den Vormittag in Geschäften verbracht und Preise verglichen. Von 15 Euro kann man einen Wasserkocher und ein paar Schuhe kaufen. Man braucht nur viel Zeit dafür. Die Krankenkasse zahlt ihren Kindern die Medikamente gegen ADHS und ihnen die Medikamente gegen die Depression. 4 von 10 Hartz-IV-Empfängern, das ergab ebenfalls eine Studie der AOK, sind psychisch krank. Bei Langzeitarbeitslosen, so geht es aus Zahlen der Stiftung Deutsche Depressionshilfe hervor, sind es 70%.